started at zero. Had to be my own hero. Now I'm pulling off in a new rate. She whiter than a kilo. I'm headed up to the north side. Had to show love to my people. Tell my day ones we gon' be fight. Who need a pistol when you got a desert eagle? You know I gotta work, I make $1 billion front. Fuck a jet, I got an airline. Couple bad bitches in the air, pussy pop. I pray for shit like in my whole life. Say a girl love you all you shoot. Cause she all up on my FaceTime. Screaming daddy, come and get it. Nigga get on your job, I ain't got time. I'm just tryna make history. Nigga, I'm just tryna make history. History. I started at zero. Had to be my own hero. Now I'm pulling off in a new rate. She whiter than a kilo. I'm headed up to the north side. Had to show love to my people. Tell my day ones we gon' be fight. Who need a pistol when you got a desert eagle? Yeah. Ich geh ins KDW mit Faisal, Ottavio mit Ashraf und einfach im Vorbeifahren. Fick ich dich, du Bastard, nie wieder bin ich einsam. Ticket in den Knast, Mann, ruf nicht nach den Geistern, denn wenn sie kommen, was dann? Junge, das ist Gangster-Rap, morgens Action am Corner. 10 schneeweiße Päckchen geordert. Geschäfte laufen, denn ich kenn mich damit aus. Mich fickst du nicht so einfach wie Marcellus Wallace Frau. Mann, ich fick, wenn ich rap, das war immer so. Ghetto so wie Spitzenbesteck auf dem Hinterhof. Du bist nur ein Fixer, du Keck, ich muss ehrlich sein. Yeah. Fame ist wie Unsterblichkeit. History. History. Nigga, I'm just tryna make history. History. I started at zero. Had to be my own hero. Now I'm pulling off in a new rate. She whiter than a kilo. I'm headed up to the north side. Had to show love to my people. Tell my day ones we gon' be fight. Who need a pistol when you got a desert eagle? Ich geh ins Studio mit Samra, hol Lisa aus Sakita. Gott weiß, ich bin dankbar, ab jetzt nur noch lila. Die AK im Anschlag, wir sehen uns nie wieder. Klick, bam, bam, Schüsse fallen auf den Dealer. Ich hab jahrelang gehustelt, für Bares in der Tasche. Heute zieh ich meine Visa ohne Limit durch die Kasse. Asozial sein Vater, Lächeln eines Siegers. Doch das hier ist kein Spaß, Mann, Weg eines Kriegers. Lebende Legende, sagen sie da draußen. Steig in meinen Bentley, fahr sie übern Haufen. Keine Empathie, tut mir leid, ich muss ehrlich sein. Yeah. Fame ist wie Unsterblichkeit. History. History. Nigga, I'm just tryna make history. History. I started at zero. Had to be my own hero. Now I'm pulling off in a new rate. She whiter than a kilo. I'm headed up to the north side. Had to show love to my people. Tell my day ones we gon' be fight. Who need a pistol when you got a desert eagle?